dann koch ich mir ein Ei, weil man ja fit sein will. Was dann? Was dann? Dann setz ich mich ans Telefon und warte schon. Was dann? Was dann? Dann rufst du an. Schön, das zu erleben.